Hi. Why isn't my laptop still lagging? I just come back home from shopping and I just wanted to record a video talking or speaking German because I saw several videos on YouTube of American people trying to speak German, and actually it doesn't sound that angry. We are not an angry folk, and ja, ich wollte euch nur zeigen, dass wir Deutschen nicht die ganze Zeit rumschreien und dass es trotzdem eine tolle Sprache ist. Und ich bin gerade sehr gelangweilt. Ich habe ein neues Buch von Haruki Murakami gekauft. Werde es die nächsten Tage nur damit verbringen, Bücher zu lesen. Und ja, ich muss gehen.